Also Freunde, das wird immer interessanter und immer lustiger, das ganze Thema. Gucken wir mal, was wir heute für eine kontroverse Botschaft lesen, die, ja, ich musste schon sehr schmunzeln bei so viel Dummheit, kann man gar nicht sagen, Böswilligkeit oder, ja, die müsste auch eine schwarze Robe tragen, sich zu den Spitzbuben in den sogenannten Staatsanwaltschaften und Gerichten, Firmengerichten dazustellen. Das ist wirklich wow. Hätte ich nicht gedacht, dass so eine Terpe sich an mich wendet. Aber wir gucken mal. Also, Lesung der Botschaft vom 19.01.2022 von Thomas aus der Familie Neubert mit dem Titel Ausleben. Menschen sind in die Welt inkarniert, sich hierin nach Herzenslust auszutoben, sich auszuleben. Wirklich? Ist dem so oder versuchen im Hintergrunde gewisse Interessenverbände und auch hierin gemäß ihrer Agenda auszubilden? Uns mittels Unwissen uns unterhalten zu haben? Thema Totimpfstoff. In gewisser Nähe stehen sich beide Themen, das des Auslebens im Diesseits und der Totimpfstoff. Erneut sind wir aufgerufen, allen Zeichen Obacht beizumessen, so die Isais. Unsere Muttersprache ist derart präzis und wirkungsintensiv, dass ein Missverständnis hierin unmöglich ist. Wie falsch die Sprache der Götter auf Erden interpretiert werden kann, eine Leserin von ganz besonderem Format. Guter Herr Neubert, wow, Herr Neubert, mein Gott Neubert. Naja, Titel, Fiktionen. Daran sieht man schon, man erkennt schon am ersten Satz an der Überschrift, aus welchem Stande die Gute stammt. Die von Ihnen, alles Fiktionstitel, die von Ihnen in vielen Ihrer Informationen erwähnten Annahmen rund um die Möglichkeit einer bestehenden Pandemie entsprechen nicht den wissenschaftlichen Erkenntnissen unseres Hauses noch von Kollegen. Oh, ich bin Fachärztin. Ich bin ewige Intelligenz, Bewusstsein. Seele. Okay. Sie ist Fachärztin. Ja, ist okay. Ich bin Fachärztin für Mikrobiologie und Virologie in Hamburg und kann aufgrund des uns und unseren Kollegialbereichen vorliegenden Informationen, alle wissenschaftlich untermauert, Ihre in die Öffentlichkeit getragene Sorglosigkeit nicht gutheißen und auch persönlich nicht nachvollziehen. Sieg! Sieg! Sieg! Wie stützen Sie Ihre Behauptung, dass dankenswerterweise durch Bill Gates im Vorfeld erwähnte Covid-Bakterium mit seinen vielen Ausläufern sei nicht existent, beziehungsweise mit ihren Worten eine Täuschung. Vorsorglich untersage ich Ihnen jegliche namentliche Nennung meiner Person. Hochachtungsvoll Dr. Med. Mann, ist das anstrengend, so zu quatschen. Der gute Adi da aus Braunau, also wirklich dieses kleine Kindchen da aus Zionshause, Mann, der muss ja geschwitzt haben, wie sonst was. Mir läuft schon das Wasser an Arsch runter von so ein bisschen hier Tour. Na gut. Muss Statuiertes näher beleuchtet werden? Klar doch. Auf die namentliche Nennung der Herr Sohn des Mitglieds im Club Fremder Interessen der Verdummung, geben wir keinen Pfifferling. Das hierin Gesagte aber lässt Charlatanerie bestens an ihren Taten erkennen. Was sagt uns die Gute, die sich mit der Zauberei um das Ungesehene befasst und hierin einen von Angst um das eigene Bestehenbleiben räuchernden Fokus erzeugt? Faktisch besteht also keine Pandemie, sondern die Möglichkeit einer solchen. Ja, natürlich. Somit ist auch durchaus möglich, mir reißt heute beim Einkaufen meine Hose im Schritt oder der erste Transenkerl bekommt sein erstes Arschkind. Alles ist möglich, soll hiermit gesagt sein. Die Möglichkeit von Kühen, die auch noch Eier legen, oder der indigene Weiße doch nicht vom Einzeller über den Affen sich zu einem Homo erectus, Homo habilis, Homo neanderthalensis zum Homo sapiens sapiens entwickelte, sondern er auch möglicherweise aus klarerweise negridem Geschlecht, denn alles Menschliche muss gemäß des Diktators Zion aus der Wiege Afrikas stammen, sich aus einem Negriden in Mischung mit Vögel, Fischen, Schweinen, Faultieren entwickelte. Letzteres würde Faulheit und Lust zu Vögeln zwar erklären, doch nicht seine unvorstellbare Dummheit, sind Tiere im Gegensatz zum Homo sapiens sapiens vor Intelligenz nur so überschwellend strotzend. Faktum: 8 Menschen, 6 von ihnen geimpft, 6 mit etwas infiziert, was man Corona nennt. Ich ungeimpft, vegan, vollkommen in der Heilslehre binnen meines Lebens geschult, hatte das letzte Mal einen Schnupfen vor, ich glaube, ich war 13. Ich kann mich kaum noch an das erinnern. Müssen wir doch mal klären, was ein Schnupfen überhaupt darstellt. Wenn sich also der Organismus mittels des Herausspülens von unliebsamem Zellgewebe oder falscher Ernährung trennt. Denn mehr ist eine sogenannte Infektion nicht. Bei etwas drastischeren Verläufen erzeugt der Körper etwas mehr Temperatur, sodass die das Immunsystem angreifenden Fremdkörper verglühen. Alle diese Infektionen gehen jedoch auf 2 Ursachen von falschem Verhalten zurück. Erstens, Mensch, halte dein Blut rein, ernähre dich also reinst human. Erfülle die Rita, lasse dir nichts injizieren, nimm keinerlei Gifte zu dir. Zweitens, Mensch, bleibe innerhalb deines Heimatgebietes. Seitdem Zion in den 50er Jahren von den US aus die Menschen geistig verdarb, ihnen Kohlenhydrate und tierisch Ermordetes als sogenannte gesunde Ernährung vortäuschte, vertausendfachten sich die erst danach entstandenen sogenannten Zivilisationskrankheiten. Ist doch ein wundervolles Geschäft für damalige Ärzteschaft, die aus einer bestimmten Rasse entstanden, auch deren Hospitäler. In Germanien war es der Heiler, an den der Stammesangehörige sich wandte, so er mal mittels Gier über die Stränge schlug. Der Heiler verabreichte dem Trotzenden eine ganz besondere Medizin, 1 bis 3 Wochen der Dosis Wasserfasten. Zudem das rechte Wissen um die biologische Funktionalität des Humanwesens und schon lief der sich nach wenigen Momenten wieder wohlfühlende Mensch in der rechten Spur des Klarwissens, denn in Germanien starb man nicht an sogenannten Krankheiten. Knochenfunde, auch Zähne sind Knochen, beweisen, dass Mensch zu damaliger Zeit zunächst ein reines und kaum fehlgestelltes Gebiss hatte. Zudem eine viel höhere Knochendichte, dies begründet durch des hohen Anteils an Siliziumzellen gegenüber den pentatoxischen Zellen aus Kohlenstoff. Obwohl sofort die hier hineingrätschende Wissenschaft von sich gab, Diamant sei härter als Silizium. Ja, dem ist wahr. Doch geht es bei menschlichen Knochen nicht um Härte, sondern Anpassungsfähigkeit und Flexibilität. Beides als Bausteine der Stabilität. Nur einmal als Frage in den Raum gestellt, warum hielten die in Mahnrunenformation und aus Holz gefertigten Dachstühle des Nordreiches, auch wenn sie bereits 150 oder 200 Jahre alt waren, dem grauenhaften Megasturm von 1999 stand, während alle neuen Konstrukte und vor allem die aus Stein wie ein Kartenhäuschen zusammenbrachen? Stabilität und Flexibilität. Der Knochen des Germanen war fest genug, um nicht zu brechen. Knochenbrüche kamen bei fast keinem Knochenfund vor. Zudem waren sie ein leichtes bisschen biegbar. Glas bricht, weist keinen Deut einer Abweichung in seiner Bewegung auf. Darum die Knochenbrüche der Alten, die an solchen Verletzungen heutzutage oft sterben. Sie ernähren sich falsch. Sorglosigkeit ist jenes Menschen reinstes Gewissen, der mit seinem Solarplexus in Verbindung steht. Noch niemals starb ein Mensch aus Zehntausenden bestehendem Bekanntenkreis. Bei solch einer gefährlichen Pandemie, nehmen wir einmal an, diese würde es tatsächlich geben. Ich müsste Hunderte, wenn nicht Tausende Tote erlebt haben. Und doch kenne ich nicht einen einzigen. Tote entstanden nach der Impfung mit dem Gift des Kill Bill Rockefeller. Erst nachdem sie sich ein oder mehrere Male mit dem Chemiegift haben Druck imprägnieren lassen, fühlten sie sich zunächst schwach, nicht mehr wie zuvor als Mensch, diese Aussage häufte sich, danach schwächelten sie seitens ihrer Immunstabilität und starben weg. Dies aber nur als Ausnahme. Die Zahl der Toten ist noch unter 50. Noch einmal wiederholt, keiner der genannten Toten starb vor der Druckbetankung. Alle hatten die gleichen Symptome, alle starben binnen weniger Monate. Logische Schlussfolgerung der Wissen und Ärzteschaft, natürlicher Tod mit Corona. Aber natürlich, man hatte ihnen Corona gespritzt, sprich den Tod Impfstoff. Also mussten sie, wie der Name bereits sagt, auch sterben. Man solle doch nur einmal die öffentliche Informationsbereicherung sich zu Gemüte führen und hieraus seine Konsequenzen ziehen. Zitat: Tatsächlich enthalten die neuen Impfstoffe die Erbinformation für das sogenannte Spike-Protein des Coronavirus. Klar? Tatsächlich enthalten die neuen Impfstoffe die Erbinformation, DNA, Erbinformation, für das sogenannte Spike-Protein des Coronavirus. Bei den mRNA-Impfstoffen von BioNTech, Pfizer und Moderna wird der Bauplan für die Spike-Proteine in Form von mRNA mit Fett umhüllt und in einen Muskel gespritzt. Die Muskelzellen, wirklich zuhören, die Muskelzellen nehmen die mRNA auf und produzieren das Spike-Protein des Coronavirus, den eigentlichen Impfstoff. Das Immunsystem erkennt das Spike-Protein als fremd und produziert Antikörper. So lernt der Körper, die Spike-Proteine der Viren zu erkennen und so die Infektion abzuwehren. Aha, oh ja, klappt ja ziemlich gut, was du da. Klappt ja bestens. Okay. Zitat Ende. Ist denn damit nicht alles gesagt? Der Organismus produziert seinen eigenen Coronavirus. Mensch dient also den Satanisten als Gefäß für das Virus. Muss man nicht einmal Germanistik für studiert haben, nur zu logischem Denken und dem Verarbeiten der Informationen imstande sein. Und trotzdem fehlen dem System die von allein erkrankten Corona-Toten, die aufgrund des frühen Warnens des Kill Bill Gates, unseren Dank noch einmal an dieser Stelle, von ganz allein an dieser geistigen Pandemie erkrankten. Ein Krieg, nur mal so als Idee, lieber Kilbill, wäre doch die beste Möglichkeit, ein paar Millionen im Gegeneinander gefallene Soldaten als Virustote zu vereiteln? Ach so, das versuchen sie ja gerade in Kasachstan und der Ukraine, um mit der Corona-Täuschung noch einmal ihren Arsch gerettet zu bekommen. Wird diesmal nicht funktionieren, mein Lieber. Mir ist bereits bekannt gemacht worden, dass mehrere Kopfgelder auf den guten alten Täuscher und seinen hässlichen Ehekerl mit Adams Apfel ausgesetzt sind. Dauert also bestimmt nicht mehr lange, dann hat sich die Lüge von der Seite erst einmal erledigt. Oder denken die wirklich, ihre Yachten sind nicht zu orten? Heil und Liebe.